Heute sind wir im Livestream und hier hat heute einer Geburtstag. Darum schreien wir heute in das Mikrofon: Hey Digga, guck mal, das drüben hat Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag. Denn heute ist es soweit, dein Tag macht dich heute breit. Saufen und feiern ist heute, denn im Livestream werden schon die Geschanke ausgepackt. Oh, noch mehr Socken. Geil. Also Digga, herzlichen Glückwunsch.